uns doch, wir, die haben wir schon lange geklärt. Wir werden in die Zukunft sehen, egal was uns das Schicksal beschert. Und irgendwann seid ihr so weit, dann ist der große Aufbruch nicht mehr weit.